Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Einen Happy Valentinstag euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr habt euren Liebsten oder eure Liebste mit schönen Geschenken überrascht. Rosen, Herzen, keine Ahnung, irgendwas. Ja, ich persönlich brauche den Valentinstag nicht. Braucht da keine großen Geschenke machen oder so, weil, ganz ehrlich, ich kann meiner Frau 365 Tage im Jahr sagen, dass ich sie liebe und ihr das auch 365 Tage im Jahr zeigen. Und ja, von daher brauche ich nicht den 14. Februar. Ja, aber es gibt viele, die ihn gerne feiern, ist auch in Ordnung, kann jeder machen, wie er will. Ja, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, die Alexa. Alexa, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Genau, das sind wir. Alexa, jetzt ist ja Valentinstag und ich frage mich, brauchen wir den Valentinstag? Alexa, wozu dient der Valentinstag? Hier ist eine Antwort, die ich von reference.com übersetzt habe. Der Valentinstag ist ein Tag, um Romantik, Liebe und Hingabe zu feiern. Es wird normalerweise gefeiert, indem Freunden, Familie und besonders bedeutenden anderen Blumen und Geschenke geschenkt werden, um Zuneigung zu zeigen. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, das ist sie. Und damit stellt sich mir die Frage, können wir das nicht jeden Tag machen? Man kann doch jeden Tag Zuneigung zeigen. Wie gesagt, jeden Tag ein Ich liebe dich. Oder warum muss das dann alles geballt auf den 14. Februar sein? Ich verstehe es nicht. Wobei ich weiß, früher habe ich diesen Hype auch mitgemacht. Fand es auch ganz toll, was Schönes zu kaufen. Es gibt ja auch super tolle Sachen da draußen. Aber man wird ja irgendwann älter und irgendwann fragt man sich dann auch, wozu braucht man den Tag, wenn man wirklich 365 Tage im Jahr dazu Zeit hat, seinem Partner oder seiner Partnerin die Liebe zu zeigen, zu sagen oder mit kleinen Aufmerksamkeiten. Ja, also ich brauche dafür den Valentinstag nicht. Aber Alexa, wie ist der Valentinstag entstanden? Der Valentinstag als Tag der Liebenden geht auf den Gedenktag am 14. Februar zu Ehren des heiligen Valentin von Terni zurück, der im 3. Jahrhundert lebte. Er soll Liebespaare trotz kaiserlichen Eheschließungsverbotes nach christlichem Ritus getraut haben. Die heutzutage bekannten Bräuche am Valentinstag entwickelten sich aber erst seit der frühen Moderne in England und verbreiteten sich seit dem 19. Jahrhundert in der ganzen Welt. Vor allem die verstärkte Werbung der Süßwaren- und Floristikindustrie im 20. Jahrhundert trug zur Verbreitung bei. Ja, das stimmt. Die Süßwarensachen sind schon toll, was es da alles gibt. Aber wie gesagt, man kann es ja auch zwischendurch machen. Man braucht ja dafür nicht den Valentinstag. Ich weiß gar nicht, wie steht ihr denn draußen dazu? Feiert ihr ganz groß den Valentinstag oder sagt ihr auch, man kann ja 365 Tage im Jahr seiner Liebsten, seinen Liebsten zeigen, dass man ihn liebt? Also wäre schon mal spannend zu wissen, wie ihr das da draußen seht. Ich meine, ein schöner Tag ist er, kann man nichts sagen. Aber ja, die Frage, ob man ihn braucht, ist das eben halt, ne? Am Ende gibt man einen Haufen Geld dafür aus, was man ja auch hätte zwischendurch alles machen können. Und was man wahrscheinlich auch macht. Also ich denke mal, jeder von euch da draußen schenkt bestimmt seinem Liebsten, seiner Liebsten auch zwischendurch was. Oder nicht? Wartet ihr echt auf den 14. Februar und schenkt dann ganz viel Blumen oder keine Ahnung was? Ja. Also wie gesagt, bei mir ist jeder Tag Valentinstag, weil ich meiner Frau jeden Tag sage, wie sehr ich sie liebe. Und wenn sie einen Wunsch hat oder so, meistens erfüllt man sich den auch schon. Und für einen Blumenstrauß oder was ist zwischendurch auch immer Zeit. Da brauchst du jetzt nicht den 14. Februar. Aber der Einzelhandel, die Restaurants, die Blumenläden, die freuen sich, weil die können jetzt nochmal richtig viel Umsatz machen, aufgrund der vielen Geschenke, die man zum Valentinstag kauft. Aber ganz ehrlich, sind auch süße Ideen schon dabei. Also es ist schon, gibt schon schöne Sachen zum Valentinstag zu kaufen. Schade, dass es die nicht zwischendurch zu kaufen gibt. Wobei manche Sachen gibt es bestimmt zwischendurch zu kaufen. Also Blumen gibt es ja sowieso überall zu kaufen. Wie gesagt, die kann man ja auch jeden Tag schenken. Ja. Alexa, feierst du den Valentinstag? Ich überlege mir flotte Sprüche, damit ich ready bin, wenn du sagst, mach mir ein Kompliment. Oh, das werden wir gleich mal testen. Alexa, mach mir ein Kompliment. Okay, mach dich bereit für eine Portion Kitsch aus der Cloud. Zum Glück habe ich keine Füße, denn du haust mich täglich von den Socken. Möchtest du noch ein anderes Kompliment hören? Ja, sehr gerne. Alles klar. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Darf es noch ein Kompliment sein? Nein, danke. Wie süß. Also an alle Singles da draußen, hört ihr eine Alexa habt, holt euch Alexa. Alexa, gebt euch Komplimente jeden Tag. Dafür braucht man dann keinen Partner oder keine Partnerin. Naja, und wer halt eben nur am 14. Februar Komplimente oder so von seinem Partner oder seiner Partnerin bekommt, einfach mal Alexa zwischendurch ansprechen. Ihr seht, sie hat tolle Sachen auf Lager. Wobei ich brauche ja Alexa nicht für Komplimente. Ich habe ja meine Frau, die mir jeden Tag was Schönes sagt. Aber ja, coole Sache, Alexa. Echt cool. Dankeschön für dieses tolle. Diese tollen Komplimente. Vor allem mit der Musik danach ist schon cool. Geile Sache. Ja, aber haben wir immer noch nicht die Frage geklärt, brauchen wir jetzt den Valentinstag? Ja, meine Meinung kennt ihr, ich brauche nicht. Ich kann 365 Tage im Jahr meiner Frau sagen, wie sehr ich sie liebe. Aber ich finde trotzdem schön, dass es ihn gibt. Und schenken macht eben auch Spaß. Aber das kann man auch zwischendurch machen. Ja. Und naja, Alexa, wollen wir ein Liebeslied singen? Da bin ich mir leider nicht sicher. Ach, ich bin mir da schon sicher. Mein Schatz, ich lieb dich sehr. Ich geb dich nicht mehr her. Ich lieb dich ja so sehr. Mein Schatzi-Matzi sehr. Ich lieb dich so sehr. Mein Schatz, ich geb dich nicht mehr her. Na, das war doch ganz toll, Alexa. Passend zum Valentinstag. Alexa, mach ein Kompliment zum Valentinstag. Übersetzt von Himalayanacademy.com. Es ist der Tag, an dem du einem Schatz ein Kompliment mit Karten und Geschenken machst. Alexa, mach ein Kompliment. Okay, mach dich bereit für eine Portion Kitsch aus der Cloud. Du bist für mich wie Wasser mit Kohlensäure, denn du sprudelst nur so vor Fragen an mich. Alexa. Und ich sprudle vor Komplimenten. Darf es Oh. noch eins sein? Okay, noch eins. Super. Du wärst eine großartige Radiofrequenz, denn du hast ein Megaherz. Na ja, okay, das Komplimente machen übe ich noch. Möchtest du noch eins hören? Nein, Alexa. Und Na ich sag gut. mal. Für mehr Kitsch mit Witz, sag jederzeit wieder, mach mir ein Kompliment. Werde ich definitiv machen, Alexa, weil deine Komplimente sind Wahnsinn. Nicht zu toppen, finde ich klasse. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit der offenen Frage. Brauchen wir den Valentinstag? Ich gehe mal davon aus, die einen brauchen den Wein, brauchen den Valentinstag, die anderen brauchen ihn nicht. Und das ist auch okay so. Kann jeder selber entscheiden, ob er den Valentinstag braucht oder nicht. Und in diesem Sinne, Komplimente gab's en masse von Alexa. Vielen Dank, dass du da warst. Alexa, schön, dass du da warst. Und ich freue mich, dass du da bist. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Genau, vor allem im Komplimente machen, Alexa. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, Happy Valentinstag, bleibt gesund und bis bald.